Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 9. Dezember 1787. Dein Landsmann macht mir viel Vergnügen. Meine mathematischen Kenntnisse gehen zwar nicht so weit, um ihn in seinem Fache, so wie er es zu verdienen scheint, schätzen zu können, aber wir haben sonst philosophische Berührungspunkte und überhaupt gefällt mir der junge Mann durch Solidität, Bescheidenheit und vorzüglich durch die Begeisterung, mit der er seine Wissenschaft betreibt. Kurz, wir verstehen uns gegenseitig. Mir tut es wohl, die jugendliche Energie in seinem Streben zu bemerken. Es ist mir, als ob ich neue Lebenskraft in seiner Atmosphäre einsaugte, wie bei einem Spaziergange in heiterer Luft nach langem Stubensitzen. Dein Vaterland wird mir immer werter und die Geschliffenheit, mit der wir Sachsen uns brüsten, immer ekelhafter. Es nimmt sich vortrefflich aus, wenn einer von unseren altklugen Köpfen auf ungehemmte Äußerung vorzüglicher Kräfte, die auf einen begeisternden Gegenstand gerichtet sind, von einer stolzen Höhe herabsieht, während daß ihn selbst der Fluch der Mittelmäßigkeit auf allen Schritten verfolgt, während daß seine ganze Kultur bloß darin besteht, gewisse Übelstände zu vermeiden, die beim Streben nach einem würdigen Ziele gar nicht in Betrachtung kommen, oder trotz aller äußeren Hindernisse und trotz der Menge von Mitbewerbern um jedes Schärflein aus den Händen des Glückes sich vor Hunger, Blöße und Schande zu schützen. Alles, was wir gewonnen haben, ist Verfeinerung des Egoismus, ein glänzenderes Gewand für niedere Leidenschaften. Unsere Ziele setzen wir bei jedem voraus, und wenn er sie verfehlt, so sehen wir nur Mangel an Fähigkeit. Dass er sie verschmähen und für höhere Ziele arbeiten sollte, fällt uns entweder nicht ein, oder wir halten es für eine Verirrung des Geistes, für eine Krankheit der Seele. Dass du in Meiningen bist, wie ich von Pfaff höre, erklärte mir dein langes Stillschweigen. Indessen kannst du dir vorstellen, dass wir auf Nachrichten von dir, besonders von deinem Verhältnis mit der W, sehr begierig sind. Naumann arbeitet jetzt an einer neuen Oper. Der Text ist von dem neuen Operndichter in Berlin, Caramontani oder Philistri, wie er sich hier nannte, da er sich als Improvisatore hören ließ. Es ist der nämliche, den wir bei Seidelmann gesehen haben. Er hat einen glücklichen Einfall gehabt, die Medea so zu behandeln, dass die Liebschaft in Kolchis, die Eroberung des güldenen Vlieses, das eigentliche Sujet ist, worein er aber die tragische Geschichte zu Korinth als eine magische Täuschung einer Sibylle, die die Medea von ihrer Liebe zu Jason zurückhalten will, eingewebt hat. Das ganze Sujet, wie es gewöhnlich behandelt wird, wird hier in einem großen Ballett mit Chören untermischt dargestellt. Medea will ihrem Schicksale trotzen, vermählt sich mit Jason, der König wird ausgesöhnt, weil die Argonauten einen Tumult stillen, den das Volk nach Eroberung des Vlieses erregt hat, und so weiter. Naumann hat äußerst viel Arbeit in dieser Oper und kann noch nicht bestimmen, ob er zum jetzigen Karneval in Berlin fertig wird. Dies will er erst auf Neujahr entscheiden. Würde die Oper noch gegeben, so hätte ich nicht übel Lust, in der Fastnachtswoche nach Berlin zu reisen. Die Oper muss in der Tat ein großes Schauspiel geben. Trifft Hubers Abreise noch in diese Zeit, so wäre eine solche Zerstreuung auch für Dorchen sehr heilsam. Was sagst du zu dieser Idee, und hast du Lust, sie auszuführen, zu helfen? Reichard macht eine andere Oper, Andromeda. Reich ist gestorben und Zollikofer sehr krank. Sonst ist nichts vorgefallen, die übrigen grüßen. Körner.